Der Grill-Zombie-Podcast. Interessantes und Abgefahrenes aus Grill und Pfanne. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Ich bin der Grill-Zombie und ich möchte euch ein bisschen durch meine Hobbys nehmen. Ja, ich habe lange gezögert, ob ich überhaupt so einen Podcast mal anfange. Ich habe schon mal einen Anlauf genommen, das habe ich dann aber wieder verworfen, aber jetzt ist es tatsächlich soweit und ich hatte auch so einen Motivator, der mich da ein bisschen gepusht hat und das ist der liebe Arne. Herzlichen Dank dafür. Ja, und das ist ja alles noch totales Neuland hier für mich. Wie macht man das? Seite aufsetzen und aufnehmen und was muss man beachten? Und da hatte ich auch ein paar Leute, die mir Tipps gegeben haben und zwar sind das jetzt mal der Björn und der Gerard von der Cash-Frequenz und zum anderen war es der Klaus vom Backhaus-Cast. Wenn ich jetzt noch jemanden vergessen habe, tut's mir leid, ich bedanke mich bei denen auch. Worum soll es denn hier überhaupt gehen? Ja, wie man an meinem Namen schon erkennen kann, Grillzombie, geht's wohl ums Grillen. Ja, ich habe hier auf dem Balkon einen schönen 50er Kugelgrill, da mache ich meine Sachen drin und außerdem züchte ich, naja, züchten ist übertrieben, also ich baue schon seit ein paar Jahren Chilis an, also die kleinen roten scharfen Dinger. Okay, manchmal sind sie rot, manchmal sind sie auch andersfarbig. Ja. Davon will ich ein bisschen euch was erzählen. Außerdem fotografiere ich gerne und mache Geocaching, aber dazu erzähle ich hier nichts. Ja, also regelmäßig weiß ich noch nicht, ob ich das hinkriege. Jetzt hier jede Woche wird wahrscheinlich ein bisschen viel und ja, ich lasse es mal auf mich zukommen. Ne, wie ein Bekannter von mir sagte, mach dein Ding und lass dich nicht unter Druck setzen. Kann sein, dass ich alle 3 Wochen mache, kann sein, dass ich alle 5 Wochen mache. Wir werden sehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe. Hört doch dann einfach mal in die erste Folge rein. Ich würde mich freuen. Bleibt schön gesund, euer Grillzombie.